Der Verlag der Partei der Arbeit Koreas gab die Sammlung der Erinnerungen unter dem Volk Band 106 heraus. Der Band enthält 19 Erinnerungen über die Verdienste und volksverbundenen Charakterzüge von Präsidenten Kim Il-sung, der zeitlebens unter dem Volk weilte und sich für das Glück des Volkes und die Vollendung der sozialistischen Sache einsetzte.